Sonne, Mond und Sterne mit Sputnik. Sputnik, Summer of Love. Auch im Netz. www.sputnik.de. We'll be right back. Let's go. Motherfucking hoes. Little boys and girls. Can you feel me? I feel so good. Let's go.

of Love. Sonne, Mond und Sterne. Jetzt live. Andrea und für alle Partybüffel von Sputnik und HRXXL live vor Ort an dieser Stelle ein feines Hallo nach Hessen. Bei mir ist jetzt der Mann, den ihr ab 3.45 Uhr auf die Ohren kriegt, nämlich Richard Bartz. Hallo erstmal. Hallo. Sag mal, welchen Sound werden wir denn von dir auf die Ohren kriegen nachher? Ich weiß jetzt nicht, wie Blake Baxter auflegt und ich werde mich da irgendwie versuchen anzupassen. Also je nachdem, ob er ein bisschen härter oder softer auflegt, wirst du dann nachlegen? Ja, das werde ich dann so weiterführen. Nun warst du jetzt neulich erst bei Alive and Kicking hier bei uns am Start und jetzt Sonne, Mond und Sterne. Wir freuen uns natürlich drüber. Wirst du denn jetzt auch öfter nach Mitteldeutschland kommen? Ich habe keine Ahnung, es kommt auf die Resonanz drauf an. War ja in den letzten Jahren nicht mehr so viel los und in letzter Zeit wieder verstärkt. Mal sehen, was die Zeit bringt. Also kann ich nur sagen, werden wir uns alle an die Bühne stellen, vor allen Dingen hier, und kräftig jubeln, wenn du am Start bist und ganz viele Mails schreiben, dass es ganz, ganz geil war, damit du öfters wiederkommst. Ja, ist ja super. Sag mal, Kobel Records, was wird es da für News geben? Hast du vielleicht irgendwie eine neue Platte am Start oder so? Ich habe jetzt wieder das Asset Scout Projekt, habe ich wieder reaktiviert. Und es wird jetzt auch vermehrt House geben. Ich habe eine Funkband gesigned, es gibt neue House-Acts. Die alten Artists bleiben natürlich wie gewohnt, Savas Pascalidis. Und dieses Jahr kommt noch eine Menge raus. Also eine Funkband, Savas, eine neue Asset Scout. Thomas von Haugwitz, das ist eine Hausgeschichte und ja, noch vieles mehr. Klingt so, als würden wir noch sehr, sehr viel Geld verlieren dieses Jahr, auf jeden Fall durch Plattenkäufe. Wunderbar, ich freue mich nachher auf dich und ich denke, alle anderen tun das auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß nachher. Alles klar, bis später. Back to the Music, jetzt mit Gail Sun. Sonne, Mond und Sterne mit Sputnik. Sputnik, Summer of Love. Auch im Netz. www.sputnik.de

Sonne, Mond und Sterne. Jetzt. Seit 10 Sekunden im Netz. Das Update mit Interviews und Picks.